immer noch ein Mensch. Ich bin hungrig und leer, aber immer noch stark. Ich bin hier und am Leben, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin müde und klein, aber immer noch wach. Ich bin hier und ich lebe, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin töricht und jung, ich bin weise und alt. Und so soll es sein, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin müde und klein, aber immer noch wach. Ich bin hier und ich lebe. Ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin töricht und jung, ich bin weise und alt. Und so soll es sein, ich bin immer noch ein Mensch. Und war es noch, als man mich trat, dass nichts es griff nach meiner Höhle. Es schickte mich auf dunklem Pfad. Selbst mein Name war egal. Der dunkle Schrei ließ mir kein Handeln, aber alles Schimpfen überhört. Damit das Nichts mich nicht verschlingt und meine Füße mich noch tragen. Damit der Hass mich nicht durchdringt, blieb ich niemals stehen. Denn der Weg des Nichts ist Schweigen und der Hass hat kein Gesicht. Die Maschine keinen Namen und die Feigheit kein Gewicht. Du kannst wählen, dich zu drehen, doch die Räder drehen dich. Laufen, ob du scheiterst oder nicht. Ich bin immer noch ein Mensch, der dorthin ging, wo nichts mehr schmerzt. Es war keine dunkle Hölle, es war mein Ich, es war ihr Herz. Fern allen Wahnsinns fand ich Licht. Es ist so still, ich hör dich atmen. Wir bleiben stehen, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin hungrig und leer, aber immer noch stark. Ich bin hier und am Leben, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin müde und klein, aber immer noch wach. Ich bin hier und ich lebe, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin töricht und jung, ich bin weise und alt. Und so soll es sein, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin immer noch ein Mensch. Wir sind die Kälte und das Licht. Wir sind die Sintflut. Ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin ziemlich und leerte, aber immer noch stark. Ich bin hier und am Leben. Ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin müde und klein, aber immer noch wach. Ich bin hier und ich lebe. Ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin töricht und jung. Ich bin weise und alt. Und so soll es sein. Ich bin immer noch ein Mensch. Niemand kann sagen, was ich tun muss, damit ich lieben kann. Niemand kann mir sagen, was ich denke, was ich fühle. Kannst du meine Wunden heilen? Ich ging den ganzen Weg mit dir. Zwischen allen Welten warst du bei mir.